Manar, möchtest du uns ein bisschen erzählen, wie du denn hier nach Deutschland gekommen bist und wie du das erlebt hast, vor allen Dingen als Frau, ne? Ja, bin ich viele Leute hier wegen Krieg nach Deutschland gekommen bin. Ja, also dort kann man nicht mehr also leben. Ich möchte eine Sicherheit für mich und meine Kinder haben. Ja. Also, du hast ja gesagt, du bist hier nach Deutschland mit deinen Kindern zusammengekommen. Du hast gerade aber davor auch gesagt, deine Oma hatte 10 Kinder, du standest vor ihr und du dachtest, Respekt an dich, dass du das alleine hinkriegst mit 10 Kindern. Und du bist mit 2 Kindern, 2016 bist du nach Deutschland geflüchtet, Ja. ja? Wie alt waren deine Kinder zu der Zeit? Also der Große war 4,5 und der Kleine war 1,5. Und das ist auch etwas, das man alleine, Schwer. das ist sehr, sehr schwer. Also ich kann das nicht Ja. mal in Worten fassen, Ja. wie das ist. Weil ich habe das selber gesehen, Leute mit kleinem Kind und so weiter. Das war schwer. Und du alleine mit 2 Kindern, wie war das für dich? Für mich war es sehr, sehr, sehr hart am Anfang. Also die Sprache, du kannst kein Wort von Deutsch. Wie kannst du das erzählen? Wie kannst du deine Gefühle sagen? Beispiel. Also hatte ich halt auch kleines Problemen und so. Da für mich sehr, sehr, sehr hart. Danach, also im 3, 4 Monate, dann sage ich mal, also ich bleibe nicht so. Also ich muss was machen. Ich muss einfach. Ich bin jetzt schon da. Ich kann das nicht ändern. Also dann ich muss einfach also was machen, damit ich weiterleben hier kann. Erzähle ich auch kleine Geschichte. Also mein Kleinsohn war krank. Also am Anfang war nach 3 oder 4 Monate hier. Also Rami war sehr, sehr krank mit dem Fieber, war 40. Ich wollte ihn zum Kinderarzt bringen. Ich weiß nicht wie. Ich kann keinen Kinderarzt. Wann ich jetzt gehe, was soll ich ihnen sagen? Wie kann ich das erklären? Danach habe ich jemand also einfach Hilfe gebetet und er hat mir zum einem Kinderarzt geschickt. Ich wollte das erklären, was mein Kind hat. Mein Kind hat, aber ich weiß es nicht. Ich habe keine Worte gefunden. Was soll ich jetzt machen? Dann habe ich das alles auf mein Handy geschrieben, zum Google-Übersetzer oder so, und habe ich den Arzt einfach so gezeigt. Für mich war es sehr, sehr schlimme Gefühl. Da wusstest du kannst nichts sagen, also sprachlos einfach, du kannst gar nichts sagen. An dem Punkt habe ich gesagt, nee, ich muss jetzt was ändern. Ich muss jetzt die Sprache lernen, zuerst, bevor anders machen. Dass ich die Sprache lerne, damit ich, wenn ich in so einer Situation habe, also was erzählen kann. Das war für mich sehr, sehr schlimme Gefühl. Und in dem Moment habe ich angefangen, dass einfach jetzt erster Schritt Sprache lernen, damit ich weitergehen in dem Leben. Ohne Sprache kannst du hier ehrlich nicht machen. War für mich an erster Stelle. Habe ich auch auf meine Frauenberatungsstelle mich angemeldet und habe ich gesagt, meine Kinder brauchen Kindergartenplätze oder so, damit ich auch zu einem Kurs gehen und dann die Sprache lernen. Und sie waren auch sehr, sehr nett. Sie hatten mich viel geholfen. Diese Frauenberatungsstelle, sie ist immer noch im Kopf. Sie hat Bon Courage, ist die im Landkreis Leipzig. Sandra und Caro, sie hatten mir viel zu viel geholfen. Sie waren immer an meiner Seite. Ja, sie hat mir viel geholfen. In 2 Monaten hatten von meinen beiden Kindern Kindergartenplätze gefunden und bin ich sofort danach zum Sprachkurs gegangen. Aber da war für mich nicht genug. Waren immer, habe ich ehrlich gesagt, meine Kinder immer Kinder, also Kinder fahren, also Deutsch fahren sie immer zu Hause an, egal ob wir das gucken oder nicht, aber einfach. Horn, dass die Sprache immer Horn. Ich habe gar kein Wort in meinem Kopf. Also einfach danke, ja, die Barworte, da kann man leicht lernen. Dann, ja, die Kinder auch. Meine Kinder hatten sehr schnell die Sprache gelernt. Sehr, Das ist sehr, unglaublich, wie sehr schnell. wow. Dann, sie hatten auch mich viel geholfen, viel zu viel geholfen. Was soll ich noch sagen? Dann bin ich mit diesem Beratungsstelle, diese Frauenberatungsstelle auch. Die waren immer viele Aktivitäten dort gemacht mit den Multikulti-Frauen, viele Sprachen, aber mussten wir immer dort, also Deutsch reden, da haben wir ja auch so viel gelernt. Ja, ich habe auch nach einem Jahr mit dem Beratungssteller gearbeitet, als so kleines bisschen übersetzen kann, von die Frauen neu gekommen nach Deutschland und sie konnten gar kein Deutsch. Ich war auch sehr stolz auf mich in der Zeit, weil ja, habe ich also Deutsch ist schwer, kann ich sagen, aber nach einem Jahr, also finde ich mich, dass ich gut gelernt habe. Und habe ich auch viel Frauen geholfen, dass sie was erklären möchten und sie können das nicht mit der Sprache. Da habe ich auch so fast ein Jahr mit den Beratungsstellen gearbeitet oder geholfen, kann ich sagen. Ist das nicht Arbeit, war einfach Hilfe. Danach die Geschichte, dass mein Sohn krank geworden und dann bin ich auch, mein ganzes Leben war auch mit Karam, mit meinem großen Sohn. Weil ihr krank ist, die ist schlechte Krankheit, da braucht viel zu viel Unterstützung. Ja, dann ja, kann ich sagen, also ich habe mein Leben also gestoppt, kann ich sagen, und da soll ich einfach den Kindern jetzt aufpassen. Hatte ich so viele Träume in der Zeit, aber war mein Kind an erster Stelle, war wichtig als alles. Ja, danach haben wir die Chemotherapie-Geschichte und so. War sehr schlimme Zeit. Da fühle ich mich einfach manchmal, dass ich einfach kaputt gegangen bin. Ich kann nicht mehr. Die Krankheit von meinem Kind, also die hat mich einfach kaputt gemacht. Da fühle ich mich, dass ich stark bleiben muss, obwohl ich nicht stark bin. In dem Zeit, sage ich mal. Also als Mutter ist es sehr, sehr hart. Also deine Gefühle musst du nicht zeigen, weil der wird auch schwach. Da fühle ich immer, dass mein Sohn nimmt meine Stärkepunkte. Und ich kann ihm nicht zeigen, dass ich schwach bin, damit er stark bleiben kann. Davon ich war hart. Ich gehe manchmal zum Badzimmer, dort sitzen und weinen, bis ich alles rauslassen kann. Danach einfach Gesicht waschen, rausgehen mit Lächeln. Ich kann ihnen nicht zeigen, dass ich kaputt bin, dass ich nicht mehr weitergehen bin. Weil manchmal, wenn der Chemotherapie nimmt, dann ihr wird danach sehr, sehr schlecht. Da sage ich mal, ihr wacht morgen auf oder ich kann ihn morgen nochmal sehen oder nicht mehr. Weil es war sehr schlecht. Ja, aber sag ich mal auch, muss ich stark bleiben, damit ihr auch stark bleiben. Dann stehe ich jeden Tag auf meinen Beinen stark bleiben. Ja, ich rede mit mir selber auf meinen Spiegel. Steh jetzt auf, du bist stark. Du schaffst das. Dein Kind braucht dich. Deine Kinder möchten, also einfach, die brauchen noch viel zu viel, damit die auch groß werden können. Ja. Danach, ja, die Sachen, also kann ich sagen, gut geläuft. Dann, ja, den Schimmeltag habe ich schon vorbei, Gott sei Dank. Er ist also wieder gesund. Also, ja, dann habe ich gesagt, ja, jetzt bin ich dran. Jetzt wieder zur Schule zurück und läuft gut. Wir haben auch in die Stadt gewechselt. Wir waren in Leipzig, dann haben wir nach Bochum umgezogen. War auch ein bisschen am Anfang auch schwer, von null Anfang, war auch schwer. Aber danach, also gut, da habe ich gesagt, ja, bin ich jetzt dran, ich muss jetzt was von mich machen. Dann habe ich viele Maßnahmen gemacht. Ich habe die letzte auch, die Mutter im Bochum auch, ich war ein Teilnehmer von denen Projekt. War auch sehr, sehr schönes Projekt. Ich vergesse das nie in meinem Leben. Weil in dem Projekt habe ich meine Chance gehabt, dass ich meinen Traum erreichen kann. Und bin ich jetzt dabei. Das ist unglaublich. Das ist wirklich toll, wie du das auch uns so erzählst. Ich stelle mir das einfach so in Bilder vor, wie das so funktioniert. ja, da war ich im Deutschkurs, da war ich so, da war ich so. Weil, wenn, als du das erzählt hast mit dem Übersetzen und stolz sein auf dich, als ich 2016 mit meiner Pflegemutter, also damals war sie noch nicht meine Pflegemutter, auch immer ins Krankenhaus gefahren bin, um für die Leute zu übersetzen, die nicht so gut Deutsch sprechen, auf Arabisch oder Türkisch oder Kurdisch. Ich war so stolz auf mich selbst. Ich so, ey, ich bin in so einer kurzen Zeit, habe ich es so weit geschafft, dass, ja, dass die Leute mich brauchen. Aber das hat mich glücklich gemacht, so dass ich sehe, dass ich denen auch helfen kann. Und das ist einfach bei dir genauso der Fall gewesen. Und erstmal, dein Deutsch ist wow. Also wirklich, du sprichst ehrlich sehr gut Deutsch. Ich finde, dass du wirklich gut Deutsch sprichst. Und